Ei, was zum Henker? Sagt, Gevatter Adam, was ist mit euch geschehen? Wie seht ihr aus? Ja, seht, zum Straucheln braucht's doch nichts als Füße. Auf diesem glatten Boden ist ein Strauch hier. Gestrauchelt bin ich hier. Denn jeder trägt den leidigen Stein zum Anstoß in sich selbst. Nein, sagt mir, Freund. Den Stein trügt jeglicher? Ja, in sich selbst. Verflucht das. Was beliebt? Ihr stammt von einem lockeren Ältervater, der so beim Anbeginn der Dinge fiel und wegen seines Falls berühmt geworden. Ihr seid doch nicht... Hier bin ich hingefallen, sag ich euch. Wann trug sich die Begebenheit denn zu? Jetzt, in dem Augenblick, da ich dem Bett entsteig. Ich hatte noch das Morgenlied im Mund, da stolper ich in den Morgen schon. Und ehe ich noch den Lauf des Tags beginne, renkt unser Herrgott mir den Fuß schon aus. Und wohl den linken oben ein. Den linken? Der ohnehin schwer den Weg der Sünde wandelt. Der Fuß? Was schwer? Warum? Der Klumpfuß? Klumpfuß! Ein Fuß ist wie der andere, ein Klumpen. Erlaubt, da tut ihr eurem Rechten Unrecht. Der Rechte kann sich dieser Wucht nicht rühmen und wagt sich eher aufs Schlüpfrige. Ach was, wo sich der eine hinwagt, folgt der andere. Und was hat das Gesicht euch so verrenkt? Mir das Gesicht? Wie? Davon wisst ihr nichts? Ich müsste ein Lügner sein. Wie sieht's denn aus? Wie es aussieht? Ja, Gevatterchen. Abscheulich! Erklärt euch deutlicher. Geschunden ist's, ein Greuel zu sehen. Ein Stück fehlt von der Wange, wie groß? Nicht ohne Waage kann ich's schätzen. Den Teufel auch. Der Spiegel! Überzeugt euch selbst. Unlieblich sieht es aus. Oh, die Nase hat auch gelitten. Und das Auge? Das Auge nicht, Gevatter. Ei, hier liegt quer, fällt ein Schlag. Ah. Blutrünstig straf mich Gott, als hätte ein Großknecht wütend ihn geführt. Das ist der Augenknochen. Ja, nun seht, das alles hatte ich nicht einmal gespürt. Ja, ja. So geht's im Feuer des Gefechts. Gefecht, was? Mit dem verfluchten Ziegenbock am Ofen focht ich, wenn ihr wollt. Jetzt weiß ich's. Da ich das Gleichgewicht verliere und gleichsam ertrunken in den Lüften um mich greife, fass ich die Hosen, die ich gestern Abend durchnässt an das Gestell des Ofens hing. Nun fass ich sie, versteht ihr? Denke mich, ich Tor daran zu halten. Und nun reißt der Bund jetzt und Hos und ich, wir stürzen und häuptlings mit dem Stirnblatt schmettrig auf den Ofen hin, just wo ein Ziegenbock die Nase an der Ecke vorgestreckt. Gut, gut. Verdammt! Der erste Adamsfall, den ihr aus einem Bett hinausgetan. Mein Seel. Doch was ich sagen wollte, was gibt's Neues? Ja, was es Neues gibt? Der Henkerholz, hätte ich's doch bald vergessen. Nun? Macht euch bereit auf unerwarteten Besuch aus Utrecht. So? Der Herr Gerichtsrat kömmt. Wer kömmt? Der Herr Gerichtsrat Walter kömmt aus Utrecht. Er ist in Revisionsbereisung auf den Ämtern. Und heute noch trifft er bei uns ein. Noch heute? Seid ihr bei Trost? So wahr ich lebe. Er war in Holla, auf dem Grenzdorf gestern. Hat das Justizamt dort schon revidiert. Ein Bauer sah zur Fahrt nach Heusum schon die Vorspannpferde vor den Wagen schirren. Heute noch. Er, der Gerichtsrat, Herr aus Utrecht. Zur Revision. Der wackere Mann, der selbst sein Schäfchen schiert, dergleichen Fratzen hasst, nach Heusum kommen und uns kujonieren. Geht mir mit eurem Märchen, sag ich euch. Der Bauer hat ihn selbst gesehen zum Henker. Wer weiß, wen der triefäugige Schuft gesehen. Die Kerle unterscheiden ein Gesicht von einem Hinterkopf nicht, wenn er kahl ist. Wohl an, so zweifel fort in Teufels Namen, bis er zur Tür eintritt. Er eintreten, ohne uns ein Wort vorher gesteckt zu haben. Der Unverstand! Als ob's der vorige Revisor noch, der Rat Wacholder wäre. Es ist Rat Walter jetzt, der revidiert. Wenn gleich Rat Walter geht, lasst mich zufrieden. Der Mann hat seinen Amtseid ja geschworen und praktiziert, wie wir, nach den bestehenden Edikten und Gebräuchen. Ich versichere euch, der Gerichtsrat Walter erschien in Holla unvermutet gestern. Visitierte Kassen und Registraturen und suspendierte Richter dort und Schreiber, warum, ich weiß nicht, ab officio. Den Teufel auch. Hat das der Bauer gesagt? Dies und noch mehr. So? Wenn ihr es wissen wollt. Hm. Denn in der Frühe heute sucht man den Richter, den man in seinem Haus Arrest gegeben, und findet hinten in der Scheuer ihn am Sparren, hoch des Daches, aufgehangen. Was sagt ihr? Hilfe inzwischen kommt herbei, man löst ihn ab, man reibt ihn und begießt ihn. Ins nackte Leben bringt man ihn zurück. So, bringt man ihn. Doch jetzt so wird versiegelt in seinem Haus, vereidet und verschlossen. Es ist, als wäre er eine Leiche schon. Und auch sein Richteramt ist schon beerbt. Ei, Henkerseet. Ein liederlicher Hund war's. Sonst eine ehrliche Haut, so war ich lebe. Ein Kerl, mit dem sie's gut zusammen war. Doch grausam liederlich, das muss ich sagen. Wenn der Gerichtsrat heute in Holler war, so ging's ihm schlecht, dem armen Kauz, das glaube ich. Und dieser Vorfall einzig, sprach der Bauer, sei schuld, dass der Gerichtsrat noch nicht hier. Zu Mittag treff er doch unfehlbar ein. Zu Mittag. Gut, Gevatter. Jetzt gilt's Freundschaft. Ihr wisst, wie sich zwei Hände waschen können. Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter werden. Ach. Und ihr verdient's bei Gott so gut wie einer. Doch heut ist noch nicht die Gelegenheit. Heut lasst ihr noch den Kelch vorübergehen. Dorfrichter, ich? Was denkt ihr auch von mir? Ihr seid ein Freund von wohlgesetzter Rede und euren Cicero habt ihr studiert, trotz einem auf der Schule in Amsterdam. Drückt euren Ehrgeiz heut hinunter, hört ihr? Es werden wohl sich Fälle noch ergeben, wo ihr mit eurer Kunst euch zeigen könnt. Wir zwei Gevatterleute, geht mir fort. Zu seiner Zeit, ihr wisst, schwieg auch der große Demosthenes. Folgt hierin seinem Muster. Und bin ich König nicht von Mazedonien, kann ich auf meine Art doch dankbar sein. Geht mir mit eurem Argwohn, sag ich euch. Hab ich jemals. Seht, ich für mein Teil, dem großen Griechen folg ich auch. Es ließe von Depositionen sich und Zinsen zuletzt auch eine Rede ausarbeiten. Wer wollte solche Perioden drehen? Nun also. Von solchem Vorwurf bin ich rein. Der Henker Holz und alles, was es gilt. Ein Schwank ist's etwa, der zur Nacht geboren, des Tags Vorwitzgen Lichtstrahl scheut. Ich weiß. Mein Seel, es ist kein Grund, warum ein Richter, wenn er nicht auf dem Richtstuhl sitzt, soll gravitätisch wie ein Eisbär sein. Das sag ich auch. Nun denn, so kommt, Gevatter. Folgt mir ein wenig zur Registratur. Die Aktenstöße setze ich auf, denn die liegen wie der Turm zu Babylon. Gott helf, Herr Richter. Der Gerichtsrat Walter lässt seinen Gruß vermelden. Gleich wird er hier sein. Ei, du gerechter Himmel. Ist er mit Holler schon fertig? Ja, er ist in Heusum schon. Lise, bitte! Ruhig, ruhig jetzt. Vaterchen. Lasst euren Dank vermelden. Und morgen reisen wir nach Hussahe. Was tue ich jetzt? Was lasse ich? Hier bin ich, Herr. Wollt ihr die Hosen anziehen? Seid ihr toll? Hier bin ich, Herr Dorfrichter. Nehmt den Rock. Ja, die Bäffchen, Mantel, Kragen. Erst die Weste. Was? Rock aus, hurtig. Der Herr Gerichtsrat werden hier sehr willkommen sein. Wir sind sogleich bereit, ihn zu empfangen. Sagt ihm das. Den Teufel auch. Der Richter Adam lässt sich entschuldigen. Entschuldigen? Entschuldigen! Ist er schon unterwegs etwa? Er ist im Wirtshaus noch. Er hat den Schmied bestellt. Der Wagen ginge in zwei. Gut, mein Empfehl. Der Schmied ist faul. Ich ließe mich entschuldigen. Ich hätte Hals und Beine fast gebrochen. Schaut selbst, es ist ein Spektakel, wie ich aussehe. Und jeder Schreck purgiert mich von Natur. Ich wäre krank. Seid ihr bei Sinnen? Der Herr Gerichtsrat wäre sehr angenehm. Zum Henker. Margrethe, hey, der Sack voll Knochen. Lise! Hier sind wir, ja. Was wollt ihr? Fort, sag ich. Kuhkäse, Schinken, Butter, Würste, Flaschen aus der Registratur geschafft. Und flink, ja, ja. Du nicht die andere. Ja. Maulaffe, du, ja. Gottsblitz, Margrethe, Liese soll die Kuhmarkt in die Registratur. Sprecht, soll man euch verstehen. Halt's Maul jetzt, sag ich. Fort, schaff mir die Perücke. Marsch, aus dem Bücherschrank, geschwind, pack dich. Es ist dem Herrn Gerichtsrat, will ich hoffen, nichts Böses auf der Reise zugestoßen. Je nun, wir sind im Hohlweg umgeworfen. Pest, mein geschundener Fuß, ich krieg die Stiefel nicht. Ei, du mein Himmel, umgeworfen, sagt ihr? Doch kein Schaden weiter. Nichts von Bedeutung. Der Herr verstauchte sich die Hand ein wenig. Die Deichsel brach. Dass er den Hals gebrochen. Die Hand verstaucht? Ei, Herrgott. Kam der Schmied schon? Ja, für die Deichsel. Was? Ihr meint der Doktor. Was? Für die Deichsel? Ach, was für die Hand. Adieu, Sie Herren. Ich glaub, die Kerls sind toll. Hey, Liese, was hast du da? Braunschweiger Wurst, Herr Richter. Das sind Pupillenakten. Die kommen wieder zur Registratur. Die Würste? Würste? Was, der Einschlag hier? Im Bücherschrank, Herr Richter, finde ich die Perücke nicht. Warum nicht? Weil ihr... Nun? Gestern Abend, Glock 11... Nun werd ich's hören. Ei, ihr kamt ja besinnt euch ohne die Perücke ins Haus. Ich ohne die Perücke? In der Tat, da ist die Liese, die es bezeugen kann. Und eure andere ist beim Perückenmacher. Ich wär... Ja, meiner treu, Herr Richter Adam. Kahlköpfig wart ihr, als ihr wiederkamt. Ihr spracht, ihr werdet gefallen. Wisst ihr nicht? Das Blut musste ich euch noch vom Kopfe waschen. Die Unverschämte. Ich will nicht ehrlich sein. Halt's Maul, sag ich, es ist kein wahres Wort. Habt ihr die Wund seit gestern schon? Nein, heute. Die Wunde heute und gestern die Perücke. Ich trug sie weiß gepudert auf dem Kopfe und nahm sie mit dem Hut auf Ehre bloß, als ich ins Haus trat, aus Versehen ab. Was die gewaschen hat, das weiß ich nicht. Scher dich zum Satan, wo du hingehörst, in die Registratur. Nein, nein. Geh, Margarete. Gevatter Küster soll mir seine borgen. In meine hätte die Katze heute Morgen gejunkt, das Schwein. Sie läge eingesäuet mir unterm Bette, da ich weiß nun schon. Die Katze? Was? Seid ihr... So wahr ich lebe. 5 Junge, gelb und schwarz. Und eins ist weiß. Die Schwarzen will ich in der Fechter säufen. Was soll man machen? Wollt ihr eine haben? In die Perücke. Der Teufel soll mich holen. Ich hatte die Perücke aufgehängt auf einen Stuhl, da ich zu Bette ging. Den Stuhl berühre ich in der Nacht. Sie fällt... Drauf nimmt die Katze sie ins Maul. Mein Seel. Und trägt sie unters Bett... Und jung darin. Ins Maul? Nein. Nicht? Wie sonst? Die Katze? Ach, was? Nicht? Oder ihr vielleicht? Ins Maul? Ich glaube, ich stieß sie mit dem Fuße heut hinunter, als ich es sah. Gut, gut. Kanaillen, die balzen sich und jungen, wo ein Platz ist. Soll ich hingehen? Ja. Und meinen Gruß an Muhme Schwarzgewand, die Küsterin. Ich schick ihr die Perücke unversehrt noch heut zurück. Ihm brauchst du nichts zu sagen. Verstehst du mich? Ich werde es schon bestellen. Mir ahndet heut nichts Guts, Gevatterlicht. Warum? Es geht bunt alles über Ecke mir. Ist nicht auch heut Gerichtstag? Allerdings. Die Kläger stehen vor der Türe schon. Mir träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich. Und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schält und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals ins Eisenmeer. Wie? Ihr euch selbst? So wahr ich ehrlich bin. Drauf wurden beide wir zu eins und flohen und mussten in den Fichten übernachten. Nun, und der Traum, meint ihr? Der Teufel hol's. Wenn's auch der Traum nicht ist, ein Schabernack, sei's wie es woll, ist wieder mich im Werk. Die läppsche Furcht. Gebt ihr nur vorschriftsmäßig, wenn der Gerichtsrat gegenwärtig ist, Recht den Parteien auf dem Richterstuhle, damit der Traum vom ausgehunzten Richter auf andere Art nicht in Erfüllung geht. Gott grüße euch, Richter Adam. Ei, willkommen. Willkommen, gnädiger Herr, in unserem Häusum. Wer konnte, du gerechter Gott, wer konnte so freudigen Besuche sich gewärtigen? Kein Traum, der heute früh Glock 8 noch zu solchem Glücke sich versteigen durfte. Ich komme ein wenig schnell, ich weiß, und muss auf dieser Reis in unserer Staaten Dienst zufrieden sein, wenn meine Wirte mich mit wohlgemeintem Abschiedsgruß entlassen. Das Obertribunal in Utrecht will die Rechtspflege auf dem platten Land verbessern. Und strenge Weisung hat der Missbrauch zu erwarten. Doch mein Geschäft auf dieser Reis ist noch ein strenges nicht. Sehen soll ich bloß, nicht strafen. Und find ich gleich nicht alles, wie es soll. Ich freue mich, wenn es erträglich ist. Für wahr, so edle Denkart muss man loben. Euer Gnaden werden hier und da, nicht zweifle ich, den alten Brauch im Recht zu tadeln wissen. Klärt die Justiz, in Heusum gütigst auf und überzeugt euch, gnädiger Herr, ihr habt ihr noch so bald den Rücken nicht gekehrt, als sie auch völlig euch befriedigen wird. Doch fändet ihr sie heut im Amte schon, wie ihr sie wünscht, mein Seel, so wär's ein Wunder, da sie nur dunkel weiß noch, was ihr wollt. Es fehlt an Vorschriften, ganz recht. Vielmehr, es sind zu viel. Man wird sie sichten müssen. Ja, durch ein großes Sieb. Viel Spreu, viel Spreu. Das ist doch der Herr Schreiber. Der Schreiber Licht zu euer hohen Gnadendiensten. Pfingsten, 9 Jahre, dass ich im Justizamt bin. Setzt euch. Lasst sein. Ihr kommt von Holla schon? 2 kleine Meilen. Woher wisst ihr das? Woher? Euer Gnadendiener? Ein Bauer, sagt es, der eben jetzt von Holla eingetroffen ist. Ein Bauer? Aufzuwarten. Ja, es trug sich dort ein unangenehmer Vorfall zu, der mir die heitere Laune störte, die in Geschäften uns begleiten soll. Ihr werdet davon unterrichtet sein. Wer es war, gestrenger Herr, der Richter Pfaul, weil er Arrest in seinem Haus empfing, Verzweiflung hätte den Toren überrascht. Er hing sich auf. Und machte übel Ärger. Was nur Unordnung schien, Verworrenheit, nimmt jetzt den Schein an der Veruntreuung, die das Gesetz, ihr wisst, nicht mehr verschont. Wie viele Kassen habt ihr? 5 zu dienen. Wie, 5? Ich stand im Wahn. Gefüllte Kassen? Ich stand im Wahn, dass ihr nur 4... Verzeiht, mit der rein Inundationskollektenkasse? Mit der Inundationskollektenkasse. Doch jetzt so ist der Rhein nicht inundiert und die Kollekten gehen mithin nicht ein. Sagt doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heute? Ob wir... Was? Ja, den 1. in der Woche. Und jene Schar von Leuten, die ich draußen auf eurem Flure sah, sind das... Das werden... Die Kläger sind's, die sich bereits versammeln. Gut, dieser Umstand ist mir lieb, ihr Herren. Lasst diese Leute, wenn's beliebt, erscheinen. Ich wohne dem Gerichtsgang bei. Ich sehe, wie er in eurem Häusum üblich ist. Wir nehmen die Registratur, die Kassen nachher, wenn diese Sache abgetan. Wie ihr befehlt. Der Büttel. Hey, Hanfriede! Gruß von Frau Küsterin, Herr Richter Adam. Psst. So gern sie die Perücke euch auch... Wie nicht? Sie sagt, es wäre Morgenpredigt heute. Der Küster hätte selbst die eine auf und seine andere wäre unbrauchbar. Verflucht. Sobald der Küster wiederkommt, wird sie jedoch sogleich euch seine schicken. Auf meine Ehre, gnädiger Herr. Was gibt's? Ein Zufall, ein Verwünschter, hat um beide Perücken mich gebracht. Und jetzt bleibt mir die 3. aus, die ich mir leihen wollte. Ich muss kahlköpfig den Gerichtstag halten. Kahlköpfig? Ja, beim ewigen Gott. So sehr ich ohne der Perücke Beistand um mein Richteransehen auch verlegen bin. Ich müsste es auf dem Vorwerk noch versuchen, ob mir vielleicht der Pächter... Auf dem Vorwerk? Kann jemand anders hier im Orte nicht? Nein, in der Tat. Der Prediger vielleicht? Der Prediger, der... Oder Schulmeister. Seit der Sackzehnte abgeschafft, euer Gnaden, wozu ich hier im Amte mitgewirkt, kann ich auf beider Dienste nicht mehr rechnen. Nun, Herr Dorfrichter, nun und der Gerichtstag? Denkt ihr zu warten, bis die Haare euch wachsen? Ja, wenn ihr erlaubt, schicke ich aufs Vorwerk. Wie weit ist's auf das Vorwerk? Ein kleines Halbstündchen. Eine halbe Stunde, was? Und eure Sitzungsstunde schlug bereits... Macht fort, ich muss noch heute nach Hussae. Macht fort, ja. Also pudert euch den Kopf ein. Wo Teufel auch, wo liest ihr die Perücken? Helft euch so gut ihr könnt, ich habe Eile. Auch das. Hier ist der Büttel. Kann ich inzwischen mit einem guten Frühstück, Wurst aus Braunschweig, ein Gläschen Danziger etwa. Danke sehr. Ohne Umstand. Dank, ihr hört's, hab's schon genossen. Geht ihr und nutzt die Zeit, ich brauche sie... In meinem Büchlein etwas mir zu merken. Nun, wenn ihr so befehlt. Ihr seid ja bös verletzt, Herr Richter. Seid ihr gefallen? Hab einen wahren Mordschlag heute früh, als ich dem Bett entstieg, getan. Seht mir, der Herr Gerichtsrat, einen Schlag ins Zimmer hin. Ich glaube, das wäre ins Grab. Das tut mir leid. Es wird auch weiter nicht von Folgen sein? Ich denke nicht. Und auch in meiner Pflicht soll's weiter mich nicht stören. Erlaubt. Geht, geht. Die Kläger rufst du bitte. Marsch! Ihr krugzertrümmerndes Gesindel, ihr! Ihr sollt mir büßen, ihr! Sei sie nur ruhig, Frau Mart. Es wird sich alles hier entscheiden. Oh ja, entscheiden. Seht doch den Klugschwätzer. Den Krug mir, den Zerbrochenen, entscheiden. Wenn sie sich recht erstreiten kann, sie hört's, ersetz ich ihn. Er mir den Krug ersetzen? Wenn ich mir recht erstreiten kann, ersetzen? Setz er den Krug mal hin, versuch es mal. Setz er mal hin auf das Gesims, ersetzen. Den Krug, der kein Gebein zum Stehen hat, zum Liegen oder Sitzen hat, ersetzen. Sie hört's, was geifert sie? Kann man mehr tun? Wenn einer ihr von uns den Krug zerbrochen, soll sie entschädigt werden. Ich entschädigt? Als ob ein Stück von meinem Hornvieh spreche. Entschädigen! Lass er sie, Vater. Folge mir, der Drache. Es ist der zerbrochene Krug nicht, der sie wurmt. Die Hochzeit ist es, die ein Loch bekommen. Und mit Gewalt hier denkt sie, sie zu flicken. Ich aber setze noch den Fuß eins drauf. Verflucht bin ich, wenn ich die Metze nehme. Der eitle Flaps! Die Hochzeit ich hier flicken? Und stünd die Hochzeit blank gescheuert vor mir, wie noch der Krug auf dem Gesimse gestern, so fasst ich sie beim Griff jetzt mit den Händen und schlüg sie gellend ihm am Kopf entzwei. Nicht aber hier die Scherben möchte ich flicken, sie flicken. Ruprecht. Fort du. Liebster Ruprecht. Mir aus den Augen. Ich beschwöre dich. Die liederliche. Ich mag nicht sagen, was. Lass mich ein einziges Wort dir heimlich. Nichts. Du gehst zum Regimente jetzt, oh Ruprecht. Wer weiß, wenn du erst die Muskete trägst, ob ich dich je im Leben wiedersehe. Krieg ist's. Bedenke. Krieg, in den du ziehst. Willst du in solchem Grolle von mir scheiden? Groll? Nein, bewahr mich Gott, das will ich nicht. Gott schenkt dir so viel Wohlergehen, als er erübrigen kann. Doch kehrt ich aus dem Kriege gesund, mit Erz gegossenem Leib zurück und wird in Heusum 80 Jahre alt. So sagt ich noch im Trude zu dir, Metze. Du willst's ja selber vor Gericht beschwören. Hinweg, was sagte ich dir? Willst du dich noch beschimpfen lassen? Mutter, lass doch den Krug. Wer wollte doch um einen irdenen Krug und stammt er von Herodes Zeiten her? Solch einen Aufruhr, so viel Unheil stiften. Du sprichst, wie du's verstehst. Dein guter Name lag in diesem Topfe und vor der Welt mit ihm ward er zerstoßen. Wenn auch vor Gott nicht und vor mir und dir. Sie und der Vierschröt Geschlingel, der Ruprecht, ei, was Teufel, Sie, die ganze Sippschaft, die werden mich doch nicht bei mir verklagen? Gevatter, sagt mir doch, was bringen die? Was weiß ich. Lärm um nichts, Lappalien. Es ist ein Krug zerbrochen worden, höre ich. Ein Krug, so, ei. Ei, wer zerbrach den Krug? Wer ihn zerbrochen? Ja, Gevatterchen. Mein Seel, setzt euch! So werdet ihr es erfahren. Evchen. Geh er. Ein Wort. Ich will nichts wissen. Was bringt ihr mir? Ich sag ihm, er soll gehen. Evchen, ich bitte dich. Was soll mir das bedeuten? Wenn er nicht gleich, ich sag's ihm, lass er mich. Gevatter, hört mein Seel, ich halt's nicht aus. Die Wund am Schienbein macht mir Übelkeiten. Führt ihr die Sache, ich will zu Bette gehen. Zu Bett? Ihr wollt... Ich glaube, ihr seid verrückt. Der Henker holt's. Ich muss mich übergeben. Ich glaube, ihr rast. Im Ernst. Soeben kommt ihr... Meinethalben. Sagt's dem Herrn Gerichtsrat dort. Vielleicht erlaubt das. Ich weiß nicht, was euch fehlt. Evchen, ich flehe dich um alle Wunden. Was ist's, das ihr mir bringt? Er wird's schon hören. Ist's nur der Krug dort, den die Mutter hält, den ich so viel... Ja, der zerbrochene Krug nur. Und weiter nichts? Nichts weiter. Nichts, gewiss nichts. Ich sag ihm, geh er, lass er mich zufrieden. Hör du, bei Gott, sei klug, ich rate es dir. Er Unverschämter. In dem Attest steht der Name jetzt, Frakturschrift, Ruprecht Tümpel. Hier trage ich's fix und fertig in der Tasche. Hörst du's knackern, Evchen? Sieh, das kannst du bei meiner Treu heut übers Jahr dir holen. Dir Trauerschürz und Mie dazu zu schneiden, wenn's heißt, der Ruprecht in Batavia krepiert. Ich weiß an welchem Fieber nicht, war's gelb, war's Scharlach oder war's faul. Sprecht nicht mit den Parteien, Herr Richter Adam, vor der Session. Hier setzt euch und befragt sie. Was sagt er? Was befehlen euer Gnaden? Was ich befehl? Ich sagte deutlich euch, dass ihr nicht heimlich vor der Sitzung sollt mit den Parteien zweideutige Sprache führen. Hier ist der Platz, der eurem Amt gebührt. Und öffentlich verhör, was ich erwarte. Verflucht, ich kann mich nicht dazu entschließen. Es klirrte etwas, da ich Abschied nahm. Herr Richter, seid ihr... Ich, auf Ehre nicht. Ich hatte sie behutsam draufgehängt und müsste ein Ochs gewesen sein. Was? Was? Ich fragte... Ihr fragtet, ob ich... Ob ihr taub seid, fragte ich. Dort, seine Gnaden haben euch gerufen. Ich glaubte, wer ruft? Der Herr Gerichtsrat. Gleich. Was befehlen euer Gnaden? Soll jetzt die Prozedur beginnen? Ihr seid ja sonderbar zerstreut. Was fehlt euch? Ach, auf Ehr. Verzeiht, es hat ein Perlhuhn mir, das ich von einem Indienfahrer kaufte, den Pips. Ich soll es nudeln und verstehe es nicht und fragte dort die Jungfer bloß um Rat. Ich bin ein Narr in solchen Dingen, seht, und meine Hühner nenne ich meine Kinder. Hier, setzt euch, ruft den Kläger und vernehmt ihn. Und ihr, Herr Schreiber, führt das Protokoll. Befehlen euer Gnaden den Prozess nach den Formalitäten oder so, wie er in Heusum üblich ist, zu halten? Nach den gesetzlichen Formalitäten, wie er in Heusum üblich ist, nicht anders. Gut, ich werde euch zu bedienen wissen. Seid ihr bereit, Herr Schreiber? Zu euren Diensten. So nimm Gerechtigkeit denn deinen Lauf. Klägere, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter. Wer seid ihr? Wer? Ihr. Wer ich? Wer ihr seid? Wes Namens, Standes, Wohnorts und so weiter. Ich glaube, er spaßt, Herr Richter. Spaßen was? Ich sitze im Namen der Justiz, Frau Marthe, und die Justiz muss wissen, wer ihr seid. Lass doch die sonderbare Frage. Ihr guckt mir alle Sonntag in die Fenster, ja, wenn ihr aufs Vorwerk geht. Kennt ihr die Frau? Sie wohnt hier um die Ecke, euer Gnaden. Wenn man den Fußsteig durch die Hecken geht, Witw eines Kastellans, Hebamme jetzt, sonst eine ehrliche Frau von gutem Ruf. Wenn ihr so unterrichtet seid, Herr Richter, so sind dergleichen Fragen überflüssig. Setzt ihren Namen in das Protokoll und schreibt dabei, dem Amte wohlbekannt. Auch das. Ihr seid nicht für Formalitäten. Tut so, wie seiner Gnaden anbefohlen. Fragt nach dem Gegenstand der Klage jetzt. Jetzt soll ich? Ja, den Gegenstand ermitteln. Das ist gleichfalls ein Krug, verzeiht. Wie, gleichfalls? Ein Krug, ein bloßer Krug. Setzt einen Krug und schreibt dabei, dem Amte wohlbekannt. Auf meine hingeworfene Vermutung wollt ihr, Herr Richter? Mein Seel, wenn ich's euch sage, so schreibt ihr's hin. Ist nicht ein Krug, Frau Marthe? Ja, hier, der Krug. Da habt ihr's. Der Zerbrochene. Pedantische Bedenklichkeit. Ich bitte euch. Und wer zerbrach den Krug? Gewiss, der Schlingel. Ja, er, der Schlingel dort. Mehr brauche ich nicht. Das ist nicht wahr, Herr Richter. Auf, gelebt, du alter Adam. Das lügt sie in den Hals hinein. Schweig, Maulaffe, du steckst den Hals noch früh genug ins Eisen. Setz deinen Krug, Herr Schreiber, wie gesagt, zusammen dem Namen des, der ihn zerschlagen. Jetzt wird die Sache gleich ermittelt sein. Herr Richter, ei! Welch ein gewaltsames Verfahren. Wieso? Wollt ihr nicht förmlich? Nein, sag ich. Ihr Gnaden lieben Förmlichkeiten nicht. Wenn ihr die Instruktion, Herr Richter Adam, nicht des Prozesses einzuleiten wisst, ist hier der Ort jetzt nicht, es euch zu lehren. Wenn ihr Recht anders nicht als so könnt geben, so tretet ab. Vielleicht kann's euer Schreiber. Erlaubt. Ich gab's, wie's hier in Heusum üblich. Euer Gnaden haben's also mir befohlen. Ich hätt... Auf meine Ehre. Ich befahl euch, Recht hier nach den Gesetzen zu erteilen. Und hier in Heusum glaubt ich die Gesetze wie anderswo in den Vereinten Staaten. Da muss, Submiss, ich um Verzeihung bitten. Wir haben hier, mit eurer Erlaubnis, Statuten, eigentümliche in Heusum, nicht aufgeschriebene, muss ich gestehen, doch durch bewährte Tradition uns überliefert. Von dieser Form, getraue ich mir zu hoffen, bin ich noch heute kein Jota abgewichen. Doch auch in eurer anderen Form bin ich, wie sie im Reich mag, üblich sein zu Hause. Verlangt ihr den Beweis? Wohlan befehlt, ich kann recht so jetzt so erteilen. Ihr gebt mir schlechte Meinungen, Herr Richter. Es sei. Ihr fangt von vorn die Sache an. Auf Ehr, gebt acht, ihr sollt zufrieden sein. Frau Marterun, bringt eure Klage vor. Ich klag, ihr wisst's, hier wegen dieses Krugs. Seht ihr den Krug, ihr wertgeschätzten Herren? Seht ihr den Krug? Oh ja, wir sehen ihn. Nichts seht ihr, mit Verlaub, die Scherben seht ihr. Der Krügeschönste ist entzweigeschlagen. Hier, gerade auf dem Loch, wo jetzt so nichts, sind die gesamten niederländischen Provinzen dem spanischen Philipp übergeben worden. Hier im Ornat stand Kaiser Karl V., von dem seht ihr nur noch die Beine stehen. Hier kniete Philipp und empfing die Krone. Der liegt im Topf bis auf den Hinterteil und auch noch der hat einen Stoß empfangen. Hier in der Mitte mit der heiligen Mütze sah man den Erzbischof von Arras stehen. Den hat der Teufel ganz und gar geholt. Sein Schatten nur fällt lang noch übers Pflaster. Hier, Häuser, seht, vom großen Markt zu Brüssel. Hier guckt noch ein Neugieriger aus dem Fenster. Doch was er jetzt so sieht, das weiß ich nicht. Frau Mart, erlasst uns das zerschärfte Paktum, wenn es zur Sache nicht gehört. Uns geht das Loch, nichts die Provinzen an, die darauf übergeben worden Erlaubt. Sind. Erlaubt. Wie schön der Krug gehört zur Sache. Den Krug erbeutete sich Schilderich, der Kesselflicker, als Oranien Briel mit den Wassergeusen überrumpelte. Ihn hat ein Spanier, gefüllt mit Wein, just an den Mund gesetzt, als Schilderich den Spanier von hinten niederwarf, den Krug ergriff, ihn leert und weiterging. Ein würdiger Wassergeuse. Hierauf verehrte der Krug auf Fürchtegott, den Totengräber. Der trank zu dreimal nur, der Nüchterne, und stets vermischt mit Wasser aus dem Krug. Das erste Mal, als er im 60. ein junges Weib sich nahm. 3 Jahre drauf, als sie noch glücklich ihn zum Vater machte. Und als sie jetzt noch 15 Kinder zeugte, trank er zum dritten Male, als sie starb. Gut, das ist auch nicht übel. Drauf fiel der Krug an den Zachäus, Schneider in Tirlemont. Der warf, als die Franzosen plünderten, den Krug samt allem Hausrat aus dem Fenster, sprang selbst und brach den Hals, der Ungeschickte. Und dieser irrne Krug, der Krug von Ton, aufs Bein kam er zu stehen und blieb ganz. Zur Sache, wenn's beliebt, Frau Marterol, zur Sache. Drauf in der Feuersbrunst von 66, da hat ihn schon mein Mann, Gott hab ihn selig. Zum Teufel, Weib, seid ihr denn noch nicht fertig? Wenn ich nicht reden soll, Herr Richter Adam, so bin ich unnütz hier, so will ich gehen. Und ein Gericht mehr suchen, das mich hört. Ihr sollt hier reden, doch von Dingen nicht, die eurer Klage fremd. Wenn ihr uns sagt, dass jener Krug euch wehrt, so wissen wir so viel, als wir zum Richten hier gebrauchen. Wie viel ihr brauchen möget, hier zu richten, das weiß ich nicht und untersuche es nicht. Das aber weiß ich, dass ich, um zu klagen, muss vor euch sagen dürfen, über was. Gut, denn zum Schluss jetzt. Was geschah dem Krug? Was geschah dem Krug im Feuer von Anno 66? Wird man's hören? Was ist dem Krug geschehen? Was ihm geschehen? Nichts ist dem Krug, ich bitte euch sehr, ihr Herren, nichts anno 66 ihm geschehen. Ganz blieb der Krug, ganz in der Flammenmitte und aus des Hauses Asche zog ich ihn hervor, glasiert am anderen Morgen, glänzend, als käme er eben aus dem Töpferofen. Nun gut, nun kennen wir den Krug, nun wissen wir alles, was dem Krug geschehen, was nicht, was gibt's jetzt weiter? Nun, diesen Krug jetzt seht. Den Krug hat jener Schlingel mir zerbrochen. Wer? Er, der Ruprecht dort. Das ist gelogen, Herr Richter. Schweig er, bis man ihn fragen wird. Auch heute an ihn noch wird die Reihe kommen. Habt ihr es im Protokoll bemerkt? Oh ja. Erzählt den Hergang, würdige Frau Marte. Es war Uhr 11 gestern. Wann, sagt ihr? Uhr 11. Am Morgen. Nein, verzeiht, am Abend. Und schon die Lamp im Bette wollt ich löschen, als laute Männerstimmen, ein Tumult in meiner Tochter abgelegenen Kammer, als ob der Feind einbräche, mich erschreckt. Geschwind die Trepp eil ich hinab, ich finde die Kammertür gewaltsam eingesprengt, und da ich mir den Auftritt jetzt beleuchte, was finde ich jetzt, Herr Richter, was jetzt finde ich? Den Krug finde ich zerschärbt im Zimmer liegen. In jedem Winkel liegt ein Stück. Das Mädchen ringt die Hände und er, der Flapsdorf, der trotzt wie toll euch in des Zimmers Mitte. Ei, Wetter! Was? Sieh da, Frau Marte. Ja, drauf stelle ich ihn zur Rede, was er hier in später Nacht zu suchen, mir die Krüge des Hauses tobend anzuschlagen habe. Und er, zur Antwort gibt er mir, jetzt ratet. Der Unverschämte, der Halunke, der, er spricht, es hab ein anderer den Krug vom Sims gestürzt. Ein anderer, ich bitte euch, der vor ihm aus der Kammer nur entwichen und überhäuft mit Schimpf mir da das Mädchen. Oh, faule Fische. Hierauf? Auf dies Wort sehe ich das Mädchen fragend an. Die steht gleich an der Leiche da. Ich sage, Eva, sie setzt sich. Ist's ein anderer gewesen, frag ich. Und Josef und Maria ruft sie, was denkt ihr Mutter auch? Und schwört mir zu, dass er's gewesen ist. Was schwor ich euch? Was hab ich euch geschworen? Nichts schwor ich, nichts euch! Eva! Nein, dies lügt ihr! Da hört ihr's! Und jetzt, verfluchter Schweig! Soll hier die Faust den Rachen dir nicht stopfen? Nachher ist Zeit für dich, nicht jetzt! Du hättest nicht... Nein, Mutter, dies verfälscht ihr! Seht, leid tut's in der Tat mir tief zur Seele, dass ich es öffentlich erklären muss. Doch nichts schwor ich! Nichts, nichts hab ich geschworen! Seid doch vernünftig, Kinder! Du hättest mir, oh Eva, nicht versichert, nicht Josef und Maria angerufen. Beim Schwur nicht, schwörend nicht! Seht, dies jetzt schwör ich. Und Josef und Maria ruf ich an! Ein Leutchen! Ei, Frau Marthe, was auch macht sie? Wie schüchtert sie das gute Kind auch ein? Wenn sich die Jungfer wird besonnen haben, erinnert ruhig dessen, was geschehen. Ich sage, was geschehen ist. Und was spricht sie nicht, wie sie soll, geschehen noch kann. Gebt Acht, so sagt sie heute uns aus, wie gestern. Gleich viel, ob sie's beschwören kann, ob nicht. Lasst Josef und Maria aus dem Spiel. Nicht doch, Herr Richter, nicht. Wer wollte den Parteien so zweideutige Lehren geben? Wenn sie ins Angesicht mir sagen kann, schamlos die liederliche Dirne, die, dass es ein anderer als der Ruprecht war, so mag meinetwegen sie, ich mag nicht sagen was. Ich aber, ich versichere es euch, Herr Richter, und kann ich gleich nicht, dass sie es beschwor, behaupten, dass sie es gesagt hat gestern. Das beschwöre ich. Und Josef und Maria ruf ich an. Nun weiter will ja auch die Jungfer... Herr Richter! Euer Gnaden, was sagt er? Nicht, Herzensäffchen? Hast du es mir gestern nicht, mir nicht gesagt? Wer leugnet euch, dass ich es gesagt? Da habt ihr's. Die Metze, die... Schreibt auf! Pfui! Schämen Sie sich! Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam, weiß ich nicht, was ich denken soll. Wenn ihr selbst den Krug zerschlagen hättet, könntet ihr von euch ab den Verdacht nicht eifriger hinwälzen auf den jungen Mann als jetzt. Ihr setzt nicht mehr ins Protokoll, Herr Schreiber, als nur der Jungfer ein Geständnis, hoffe ich. Vom gestrigen Geständnis, nicht vom Fakto. Ist an die Jungfer jetzt schon auszusagen? Mein Seel, wenn's ihre Reihe noch nicht ist, in solchen Dingen irrt der Mensch, euer Gnaden. Wen hätte ich fragen sollen jetzt? Beklagten? Auf Ehre, ich nehme gute Lehre an. Wie unbefangen. Ja, fragt den Beklagten. Fragt, macht ein Ende, fragt, ich bitte euch sehr. Dies ist die letzte Sache, die ihr führt. Die letzte, was? Freilich, den Beklagten. Wohin auch, alter Richter, dachtest du? Verflucht das piepske Perlhuhn mir, dass es krepiert wie an der Pest in Indien. Stets liegt der Kloß von Nudeln mir im Sinn. Was liegt? Was für ein Kloß liegt euch? Der Nudelkloß, verzeiht, den ich dem Huhne geben soll. Schluckt mir das Aas die Pille nicht herunter, mein Seel, so weiß ich nicht, wie es werden wird. Tut eure Schuldigkeit, sag ich zum Henker. Beklagter, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter. Ruprecht, Veits des Kossetensohn aus Heusum. Vernahm er dort, was vor Gericht soeben Frau Marthe gegen ihn hat vorgebracht? Ja, Herr Dorfrichter, das habe ich. Getraut er sich, etwas dagegen aufzubringen? Was? Bekennt er? Oder unterfängt er sich hier, wie ein gottvergessener Mensch zu leugnen? Was ich dagegen aufzubringen habe, Herr Richter, ei, mit eurer Erlaubnis, dass sie kein wahres Wort gesprochen hat. So, und das denkt er zu beweisen? Oh ja. Die würdige Frau Marthe, die... Bericht er, was er für sich anzuführen hat. Herr Schreiber, wisst ihr, den Prozess zu führen? Ach was, ob ich? Ei, nun, wenn euer Gnaden... Was glotzt er da? Was hat er aufzubringen? Steht nicht der Esel wie ein Ochse da? Was hat er aufzubringen? Was ich aufzubringen? Er, ja, er soll den Hergang jetzt erzählen. Mein Seel, wenn man zu Wort mich kommen ließe. Es ist in der Tat, Herr Richter, nicht zu dulden. Glock 10 Uhr mochte es etwa sein, zu Nacht. Und warum just diese Nacht des Januars wie Mai? Als ich zum Vater sage, Vater, ich will ein bisschen noch zur Ewe gehen. Den Heuren wollte ich sie, das müsst ihr wissen. Ein rüstig Mädel ist's. Ich hab's beim Ernten gesehen, wo alles von der Faust ihr ging und ihr das Heumann flog, als wie gemaust. Mhm. Da sagt ich, willst du? Und sie sagte, ach, was du da gagelst. Und nachher sagt sie, ja. Bleib er bei seiner Sache gageln, was? Ich sagte, willst du? Und sie sagte, ja. Ja, meiner treu, Herr Richter. Weiter, weiter. Nun, da sagt ich, Vater, hört er, lass er mich. Wir schwatzen noch am Fenster was zusammen. Na, sagt er, lauf. Bleibst du auch draußen, sagt er. Ja, meiner Seel, sag ich, das ist geschworen. Na, sagt er, lauf. Um 11 bist du hier. Na, so sagt du, und gackle und kein Ende. Na, hat er sich bald ausgesagt? Na, sag ich, das ist dein Wort. Und setz die Mütze auf und geh. Und übern Steig will ich. Und muss durchs Dorf zurückgehen, weil der Bach geschwollen. Ei, alle Wetter, denk ich, Ruprecht Schlag. Nun ist die Gartentür bei Martens zu. Denn bis um 10 lässt Mädel sie nur offen. Wenn ich um 10 nicht da bin, komm ich nicht. Die liederliche Wirtschaft, die... Drauf, weiter. Drauf. Wie ich übern Lindengang mich nähere, bei Martens, wo die Reihen dicht gewölbt und dunkel wie der Dom zu Utrecht sind, hör ich die Gartentür fernher knarren. Sieh da, da ist die Ewe noch, sag ich. Und schicke freudig euch, von wo die Ohren mir Kundschaft brachten, meine Augen nach. Die Ewe ist's, am Latz erkenne ich sie. Und einer ist's noch obenein. So, einer noch? Und wer, er Klugschwätzer? Wer? Ja, meiner Seele, da fragt ihr mich. Nun also, und nicht gefangen, denk ich, nicht gehangen. Fort, weiter in der Rede, lasst ihn doch, was unterbrechte ihn, Herr Dorfrichter? Ich kann das Abendmahl darauf nicht nehmen. Stockfinster war's und alle Katzen grau. Doch müsst ihr wissen, dass der Flickschuster, der Lebrecht, den man kürzlich losgesprochen, dem Mädel längst mir auf die Fährte ging. So? Lebrecht heißt der Kerl? Ja, Lebrecht. Gut, das ist ein Name. Es wird sich alles finden. Habt ihr es bemerkt im Protokoll, Herr Schreiber? Oh ja. Und alles andere, Herr Richter. Sprich weiter, Ruprecht jetzt, mein Sohn. Nun schießt, da ich Glock 11 dem Pärchen hier begegne... Glock 10 Uhr zog ich immer ab. Das blatt mir. Ich denke, halt. Jetzt ist noch Zeit, O Ruprecht. Noch wachsen dir die Hirschgeweihe nicht. Hier musst du sorgsam dir die Stirn befühlen, ob dir von fern hornartig etwas keimt. Und drücke sacht mich durch die Gartenpforte und berg in einem Strauch von Taxus mich. Und hör euch ein Gefispre, ja, ein Scherz, mein Zerren hin, Herr Richter, Zerren her, mein Seel, ich denk, ich soll vor Lust. Du Böswicht, was das oh schändlich ist von dir. Halunke, dir weiß ich noch einmal, wenn wir allein sind, die Zähne. Wart, du weißt noch nicht, wo mir die Haare wachsen. Du sollst's erfahren. Ein Viertelstündchen dauert's so. Ich denke, was wird's doch werden? Ist doch heute nicht Hochzeit? Und eh ich den Gedanken ausgedacht, husch, sind die beiden ins Haus schon vor dem Pastor. Geht, Mutter, mag es werden, wie es will. Schweig du mir dort, rat ich, das Donnerwetter schlägt über dich ein, unberufene Schwätzerin. Wart, bis ich auf zur Rede dich rufen werde. Sehr sonderbar, bei Gott. Jetzt hebt, Herr Richter Adam, jetzt hebt sich's wie ein Blutsturz mir. Luft! Da mir der Knopf am Brustlatz springt, Luft jetzt! Und reiße mir den Latz auf, Luft jetzt, sag ich! Und geh und drück und tret und donnere, da ich der Dirne Tür verriegelt finde, gestemmt mit Macht, auf einen tritt sie ein. Blitz, Junge, du! Just da sie auf jetzt rasselt, stürzt dort der Krug vom Sims ins Zimmer hin. Und husch springt einer aus dem Fenster euch. Ich seh die Schöße noch vom Rocke wehen. War das der Lebrecht? Wer sonst der Richter? Das Mädchen steht, die werfe ich übern Haufen. Zum Fenster eil ich hin und find den Kerl noch in den Pfählen am Spalier, wo sich das Weinlaub aufrankt bis zum Dach. Und da die Klinke in der Hand mir blieb, als ich die Tür eindonnerte, so reiß ich jetzt mit dem Stahl 1 Pfund schwer übern Dezim. Den just, Herr Richter, konnt ich noch erreichen. Oh. Was eine Klinke. Was? Ob's... Ja, die Türklinke. Darum. Der Klinke umgekehrtes Ende war's. Das umgekehrte Ende war's, der Klinke. So, so. Nichts als Allotriner, Schreiber. Er, weiter. Jetzt stürzt der Kerl Und ich schon will mich wenden, als ich's im Dunkeln auf sich rappeln sehe. Ich denke, lebst du noch? Und steig aufs Fenster und will dem Kerl das Gehen unten legen. Als jetzt, ihr Herrn, da ich zum Sprung just aushol, mir eine Handvoll grob gekörnten Sandes wie Hagel stiebend in die Augen fliegt. Verflucht, sieh da, wer tat das? Wer? Der Lebrecht. Halunke. Meiner Treu, wenn er's gewesen. Wer sonst? Als stürzte mich ein Schlosenregen von eines Bergs 10 Klaftern hohen Abhang, so schlag ich jetzt vom Fenster euch ins Zimmer. Ich denk, ich schmettere den Boden ein. Die kommt? Und ach, Herrgott, ruft sie, und Ruprecht, was ist dir auch? Mein Seel, ich hob den Fuß. Gut war's, dass ich nicht sah, wohin ich stieß. Kam das vom Sande noch? Vom Sandwurf, ja. Verdammt, der traf. Da ich jetzt auferstehe, was sollte ich auch die Fäuste hier mir schänden? So schimpf ich sie und sage, liederliche Metze, und denke, das ist gut genug für sie. Er ist nicht wert, der Böswicht. Sie soll schweigen. Das Weitere wisst ihr. Wie, das Weitere? Nun ja, Frau Marthe kam und geiferte. Und Ralf, der Nachbar, kam. Und Hinz, der Nachbar, und Mumme Sus und Mumme Liese kamen. Und Knecht und Mägd und Hund und Katzen kamen. Es war ein Spektakel. Und Frau Marthe fragte die Jungfer dort, wer ihr den Krug zerschlagen. Und die sprach, ihr wisst's, dass ich's gewesen. Mein Seel, sie hat so unrecht nicht, ihr Herrn. Den Krug, den sie zu Wasser trug, zerschlug ich. Und der Flickschuster hat im Kopf ein Loch. Frau Marthe, was entgegnet ihr der Rede? Sagt an. Was ich der Rede entgegne? Dass sie, Herr Richter, wie der Marder einbricht und Wahrheit wie ein gackelnd Huhn erwürgt. Da wird sie den Beweis uns führen müssen. Oh ja, sehr gern. Hier ist mein Zeuge. Rede! Die Tochter? Nein, Frau Marthe. Nein, warum nicht? Als Zeugin, gnädiger Herr, steht im Gesetzbuch nicht... Titulo, Esquarto oder Quinto. Wenn Krüge oder sonst was weiß ich von jungen Bengeln sind zerschlagen worden, so zeugen Töchter ihren Müttern nicht. In eurem Kopf liegt Wissenschaft und Irrtum geknetet innig wie ein Teig zusammen. Mit jedem Schnitte gebt ihr mir von beidem. Die Jungfer zeugt noch nicht, sie deklariert jetzt. Ob und für wen sie zeugen will und kann, wird erst aus der Erklärung sich ergeben. Ja, deklarieren. Gut, Titulo Sexto. Doch was sie sagt, das glaubt man nicht. Tritt vor, mein junges Kind. Hey, Lies, erlaubt. Die Zunge wird sehr trocken mir. Was befehlt ihr? Ein Glas mit Wasser. Gleich. Kann ich euch gleich was? Ich danke. Franz oder Mosler, was ihr wollt. Wenn ich freimütig reden darf, ihr Gnaden, die Sache eignet gut sich zum Vergleich. Sich zum Vergleich? Das ist nicht klar, Herr Richter. Vernünftige Leute können sich vergleichen, doch wie ihr den Vergleich schon wollt bewirken, da noch durchaus die Sache nicht entworren, das hätte ich wohl von euch zu hören Lust. Wie denkt ihr es anzustellen? Sagt mir's an. Habt ihr ein Urteil schon gefasst? Mein Seel, wenn ich, da das Gesetz im Stich mich lässt, Philosophie zu Hilfe nehmen soll, so war's der Lebericht. Wer? Oder Ruprecht? Wer? Oder Lebrecht, der den Krug zerschlug. Wer also war's? Der Lebrecht oder Ruprecht? Ihr greift, ich sehe, mit eurem Urteil ein, wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen. Erlaubt. Schweigt, schweigt, ich bitte euch. Wie ihr wollt. Auf meine Ehre, mir wär's vollkommen recht, wenn sie es alle beid gewesen wären. Fragt dort, so werdet ihr's erfahren. Sehr gern. Doch wenn ihr's herausbekommt, bin ich ein Schuft. Habt ihr das Protokoll da in Bereitschaft? Vollkommen. Gut. Und breche ein eigenes Blatt mir. Begierig, was darauf zu stehen kommt. Ein eigenes Blatt? Auch gut. Sprich dort, mein Kind. Sprich, Evchen, hörst du? Sprich jetzt, Jungfer Evchen. Gib Gotte, hörst du, Herzchen, gib mein Seel, ihm und der Welt, gib ihm was von der Wahrheit. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl bist und dass du deinen Richter nicht mit Leugnen und Plappern, was zur Sache nicht gehört, betrüben musst. Ach was, du bist vernünftig. Ein Richter immer, weißt du, ist ein Richter. Und einer braucht ihn heute und einer morgen. Sagst du, dass es der Lebrecht war? Nun gut. Und sagst du, dass es Ruprecht war? Auch gut. Sprich so, ich bin kein ehrlicher Kerl. Es wird sich alles, wie du's wünschest, finden. Willst du mir hier von einem anderen Trätschen und Dritten etwa dumme Namen nennen? Sie, Kind, nimm dich in Acht. Ich sag nichts weiter. In Heusum holst der Henker, glaubt dir's keiner, und keiner Evchen in den Niederlanden. Wenn ihr doch eure Reden lassen wolltet, Geschwätz gehauen nicht und nicht gestochen. Verstehen's euer Gnaden nicht? Wacht fort! Ihr habt zu längst hier auf dem Stuhl gesprochen. Auf er? Ich habe nicht studiert, euer Gnaden. Bin ich euch Herrn aus Utrecht nicht verständlich? Mit diesem Volk vielleicht verhält sich's anders. Die Jungfer weiß, ich wette, was ich will. Was soll das? Dreist heraus jetzt mit der Sprache. Oh, liebste Mutter. Du, ich rate dir. Mein Seel, es ist schwer, Frau Marthe, dreist zu sprechen, wenn das Gewissen an der Kehl uns sitzt. Schweig er jetzt, nasweiß, mucks er nicht. Wer war's? Oh, Jesus. Oh, Jesus, als ob sie eine Hure wäre. Was, der Herr Jesus? Frau Marthe, Unvernunft, was das für... Lass sie die Jungfer doch gewähren, das Kind erschrecken. Hure, Schafsgesicht, so wird's uns nichts. Sie wird sich schon besinnen. Oh ja, besinnen. Flapp, flapp, schweiche jetzt. Der Flickschuster wird ihr schon einfallen. Herr Satan, ruf den Büttel. Hey, Handfriede. Nun, nun, ich schweige, Herr Richter, lass's nur sein. Sie wird euch schon auf meinen Namen kommen. Hör du, mach mir hier kein Spektakel, sag ich. Hör, 49 bin ich alt geworden in Ehren. 50 möchte ich gerne leben. Den 3. Februar ist mein Geburtstag, heute ist der 1. Mach es kurz. Wer war's? Sie jammert mich. Lasst doch den Krug, ich bitte euch. Ich will nach Utrecht tragen. Solch ein Krug. Ich wollte, ich hätte ihn nur entzwei geschlagen. Unedelmütiger, du. Pfui, schäme dich, dass du nicht sagst. Gut, ich zerschlug den Krug. Pfui, Ruprecht. Pfui, oh, schäme dich, dass du mir nicht in meiner Tat vertrauen kannst. Gab ich die Hand dir nicht und sagte ja, als du mich fragtest, Ewe, willst du mich? Meinst du, dass du den Flickschuster nicht wert bist? Und hättest du durchs Schlüsselloch mich mit dem Lebrecht aus dem Krug getrinken sehen, du hättest denken sollen, Ev ist brav, es wird sich alles ihr zum Ruhme lösen. Und ist's im Leben nicht, dann ist's im Jenseits. Und wenn wir auferstehen, ist auch ein Tag. Mein Seel, das dauert mir zu lange, Evchen. Was ich mit Händen greife, glaub ich gern. Gesetzt, es wäre der Leberecht gewesen. Warum? Des Todes will ich ewig sterben. Hätt ich's dir einzigem nicht gleich vertraut. Jedoch, warum vor Nachbarn, Knecht und Mägden? Gesetzt, ich hätte Grund, es zu verbergen. Warum? O Ruprecht, sprich! Warum nicht sollte ich auf dein Vertrauen hin sagen, dass du's warst? Warum nicht sollte ich's? Warum sollte ich's nicht? Also zum Henker sag's, es ist mir recht. Oh, du Undankbarer! Wert, dass ich mit einem Wort zu Ehren mich und dich in ewiges Verderben bringe. Nun, und dies einzige Wort? Halt uns nicht auf. Der Ruprecht, also war es nicht. Nein, gnädiger Herr, weil er's denn selbst so will, um seinetwillen nur verschwieg ich es. Den irdenen Krug zerschlug der Ruprecht nicht. Wenn er's euch selber leugnet, könnt ihr's glauben. Ewe! Der Ruprecht nicht? Nein, Mutter, nein. Und wenn ich's gestern sagte, war's gelogen. Hört, jetzt zerschlag ich alle Knochen! Frau Marthe! Hey, der Büttel! Schmeiß sie heraus, doch die verwünschte Vettel! Warum soll's Ruprecht just gewesen sein? Hat sie das Licht dabei gehalten, was? Die Jungfer, denke ich, wird es wissen müssen. Ich bin ein Schelm, wenn's nicht der Lebrecht war. War es der Lebrecht etwa? War's der Lebrecht? Sprich, Evchen. War's der Lebrecht nicht, mein Herzchen? Er, Unverschämter, er! Psst. Er, Niederträchtiger! Psst. Wie kann er sagen, dass es Lebrecht war? Jungfer, was untersteht sie sich? Ist das mir der Respekt, den sie dem Richter schuldig ist? Ei, was? Der Richter dort wehrt selbst vor dem Gericht, ein armer Sünder dazustehen. Er, der wohl besser weiß, wer es gewesen. Hat er den Lebrecht in die Stadt nicht gestern geschickt, nach Utrecht, vor die Kommission, mit dem Attest, die die Rekruten aushebt? Wie kann er sagen, dass es Lebrecht war, wenn er doch weiß, dass der in Utrecht ist? Nun, wer denn sonst? Wenn's Lebrecht nicht zum Henker, nicht Trubrecht ist, nicht Lebrecht ist, was machst du? Mein Seel, Herr Richter Adam, lasst euch sagen, hierin mag doch die Jungfer Just nicht lügen. Dem Lebrecht bin ich selbst begegnet gestern, als er nach Utrecht ging. Früh war's, Glock 8. Und wenn er auf ein Fuhrwerk sich nicht lud, hat sich der Kerl krummbeinig, wie er ist, Glock 10 Uhr nachts noch nicht zurückgehaspelt. Es kann ein Dritter wohl gewesen sein. Ach, was krummbeinig, Schafsgesicht. Der Kerl geht seinen Stiefel, der trotz einem. Ich will von ungespaltenem Leibe sein, wenn nicht ein Schäferhund von mäßiger Größe muss seinen Trab gehen, mit ihm fortzukommen. Erzähl den Hergang uns. Verzeihen, euer Gnaden. Hierauf wird euch die Jungfer schwerlich dienen. Nicht dienen? Mir nicht dienen? Und warum nicht? Ein twatsches Kind. Ihr seht's. Gut, aber twatsch. Blutjung, gefirmelt kaum. Das schämt sich noch, wenn's einen Bart von Weitem sieht. So ein Volk im Finstern leiden sie's. Und wenn es Tag wird, so leugnen sie's vor ihrem Richter ab. Ihr seid sehr nachsichtsvoll, Herr Richter Adam. Sehr mild in allem, was die Jungfer angeht. Die Wahrheit euch zu sagen, Herr Gerichtsrat. Ihr Vater war ein guter Freund von mir. Wollen euer Gnaden heute huldreich sein, so tun wir hier nicht mehr als unsere Pflicht und lassen seine Tochter gehen. Ich spüre große Lust in mir, Herr Richter, der Sache völlig auf den Grund zu kommen. Sei dreist, mein Kind. Sag, wer den Krug zerschlagen. Vor niemand stehst du in dem Augenblick, der einen Fehltritt nicht verzeihen könnte. Mein lieber, würdiger und gnädiger Herr, erlasst mir euch den Hergang zu erzählen. Von dieser Weigerung denkt uneben nicht. Dass Ruprecht jenen Krug nicht traf, will ich mit einem Eid, wenn ihr es verlangt, auf heiligem Altar bekräftigen. Jedoch die gestrige Begebenheit mit jedem anderen Zuge ist mein eigen. Und nicht das ganze Garnstück kann die Mutter um eines einzigen Fadens willen fordern, der ihr gehörig durchs Gewebe läuft. Ich kann hier, wer den Krug zerschlug, nicht melden. Geheimnisse, die nicht mein Eigentum, müsste ich dem Kruge völlig fremd berühren. Früh oder spät will ich's ihr anvertrauen. Doch hier das Tribunal ist nicht der Ort, wo sie das Recht hat, mich danach zu fragen. Nein, rechtens nicht, auf meine Ehre nicht. Die Jungfer weiß, wo unsere Zäume hängen. Wenn sie den Eid hier vor Gericht will schwören, so fällt der Mutter Klage weg. Dagegen ist nichts weiter einzuwenden. Was sagt zu der Erklärung Sie, Frau Marthe? Wer, dass ein anderer als der Ruprecht sich in ihre Kammer gestern schlich gegründet? Wäre es überall nur möglich, gnädiger Herr? So säumte ich hier nicht länger. Den Stuhl setzte ich zur ersten Einrichtung ihr vor die Tür und sagte, geh, mein Kind, die Welt ist weit, da zahlst du keine Miete. Und lange Haare hast du auch geerbt, woran du dich kommt Zeit, kommt Rat, kannst hängen. Ruhig, ruhig, Frau Marthe. Vom Krug ist hier die Rede. Beweis, beweis, dass Ruprecht ihn zerbrach. Gut, gnädiger Herr. Erst will ich hier beweisen, dass Ruprecht mir den Krug zerschlug. Und dann will ich im Hause untersuchen. Doch wenn ihr Frau Brigitte jetzt so ruft, die ihm die Muhm ist, so genügt mir die. Denn die hat Glock 10:30 im Garten, merkt wohl, bevor der Krug zertrümmert worden, wortwechselnd mit der Eve ihn schon getroffen. Wer hat mich? Schwester Brigi? Mich mit Eve im Garten? Ihn mit der Eve im Garten, Glock 10:30, bevor er noch, wie er geschwätzt, um 11 das Zimmer überrumpelnd eingesprengt. Im Wortgewechsel kosend bald zerrend, als wollte er sie zu etwas überreden. Verfluchter Teufel ist mir gut. Schafft diese Frau herbei. Ihr Herren, ich bitte euch, das ist kein wahres Wort. Das ist nicht möglich. Oh, Wackerlunke. Hey, der Bittel, Hanfried. Denn auf der Flucht zerschlagen sich die Krüge. Herr Schreiber, geht, schafft Frau Brigitte herbei. Hör, du verfluchter Schlingel, du. Was machst du? Dir breche ich alle Knochen noch. Weshalb auch? Warum verschweigst du, dass du mit der Dirn Glock 10:30 im Garten schon schwänzt? Warum verschweigst du's? Warum ich's verschwieg? Gott, Schlag und Donner, weil's nicht wahr ist, Vater. Wenn das die Muhme Brigitte zeugt, so hängt mich. Und bei den Beinen sie meint halb dazu. Wenn aber sie es bezeugt, nimm dich in Acht, du und die saubere Jungfer Eve dort. Wie ihr auch vor Gericht euch stellt, ihr steckt doch unter einer Decke noch. Es ist irgendein schändliches Geheimnis noch, von dem sie weiß und nur aus Schonung hier nicht sagt. Geheimnis? Welches? Warum hast du eingepackt? Hä? Warum hast du gestern Abend eingepackt? Weil ich nach Utrecht soll. Weil ich zum Regiment soll. Himmeldonner, glaubt er, dass ich... Nach Utrecht? Ja, nach Utrecht. Du hast geeilt, nach Utrecht hinzukommen. Vorgestern wusstest du noch nicht, ob du den 5. oder 6. Tag wirst reisen. Schafft Frau Brigitte herbei, Herr Richter Adam. Wird euer Gnaden diese Sache nicht ermüden? Sie zieht sich in die Länge. Euer Gnaden haben meine Kassen noch und die Registratur. Was ist die Glocke? Es schlug soeben halb. Auf 11. Verzeiht, auf 12. Gleich viel. Ich glaube, die Zeit ist oder ihr verrückt. Ja, was befehlt ihr? Ich bin der Meinung... Abzuschließen, gut. Erlaubt, ich bin der Meinung, fortzufahren. Ihr seid der Meinung. Auch gut. Sonst würde ich auf Ehre morgen früh, Glock 9, die Sache zu eurer Zufriedenheit beenden. Ihr wisst um meinen Willen. Wie ihr befehlt. Herr Schreiber, schickt die Büttel ab. Sie sollen sogleich ins Amt die Frau Brigitte laden. Und nehmt euch Zeit, die mir viel wert zu sparen. Gefälligst selbst der Sache ein wenig an. Inzwischen könnte man, wenn's so gefällig, vom Sitze sich ein wenig lüften. Oh ja. Was ich sagen wollte... Erlaubt ihr gleichfalls, dass die Parteien bis Frau Brigitte scheint... Was, die Parteien? Ja, vor die Tür, wenn ihr... Verwünscht. Herr Richter Adam, wisst ihr was? Gebt ein Glas Wein mir in der Zwischenzeit. Von ganzem Herzen gern. Hey, Margrethe! Hier bin ich, Herr. Was befehlt ihr? Tretet ab, ihr Leute. Franz, auf den Vorsaal draußen oder rein? Von unserem Rhein. Gut, bis ich rufe. Marsch! Schickt ihr die Leute fort, Herr Richter? Euer Gnaden. Ob wir... Sie treten ab, wenn ihr erlaubt. Bloß ab, bis Frau Brigitte erscheint. Wie oder soll's nicht etwa? Wie ihr wollt. Doch ob's der Mühe sich verlohnen wird, meint ihr, dass es so lange Zeit wird währen, bis man im Ort sie trifft? Es ist heute Holztag, gestrenger Herr. Die Weiber größtenteils sind in den Fichten Sträucher einzusammeln. Es könnte leicht... Die Muhme ist zu Hause. Die wird sogleich erscheinen. Die wird uns gleich erscheinen. Schafft den Wein! Flucht. Doch nichts zum Imbiss, bitte ich, als ein Stück trockenen Brotes nur und Salz. Ach, trockenes Brot, was Salz geht doch. Gewiss. Ein Stück Käse aus Limburg, mindestens Käse, macht erst geschickt die Zunge, Wein zu schmecken. Gut, ein Stück Käse denn, doch weiter nichts. So geh, und weiß von Damast aufgedeckt. Sogleich. Schlecht alles zwar, doch recht. Was ich sagen wollte... Wie kamt ihr doch zu eurer Wund, Herr Richter? Das ist ein böses Loch, fürwahr, im Kopf, das. Ich fiel. Ihr fielt? So. Wann? Gestern Abend? Heute, Glock 5:30, verzeiht, am Morgen früh, da ich soeben aus dem Bett stieg. Worüber? Über... Gnädiger Herr Gerichtsrat, die Wahrheit euch zu sagen über mich. Ich schlug euch häuptlings an den Ofen nieder. Bis diese Stunde weiß ich nicht warum. Von hinten? Wie von hinten? Oder vorn? Ihr habt zwei Wunden. Vorne ein und hinten. Von vorn und hinten. Margarete! Gleiche! Wie? Erst so, dann so. Erst auf die Ofenkante, die vorn die Stirn mir einstieß und sodann vom Ofen rückwärts auf den Boden wieder, wo ich mir noch den Hinterkopf zerschlug. Ist euch gefährlich? Hättet ihr ein Weib, so würde ich wunderliche Dinge glauben, Herr Richter. Wieso? Ja, bei meiner Treu. So rings sehe ich zerkritzt euch und zerkratzt. Nein, Gott sei Dank, Frauennägel sind es nicht. Auf euer Wohlergehen. Und gerade auch heute noch die Perücke seltsam einzubüßen. Wie hat euch eure Wunde noch bedeckt? Ja, ja. Jedwedes Übel ist ein Zwilling. Hier, von dem Fetten jetzt. Kann ich? Ein Stückchen. Aus Limburg? Direkt aus Limburg, gnädiger Herr. Wie Teufel aber sagt, mir ging das zu. Was? Dass ihr die Perücke eingebüßt. Ja, seht. Ich sitz... und lese gestern Abend ein Aktenstück. Und weil ich mir die Brille verlegt, duck ich so tief mich in den Streit, dass bei der Kerze Flamme lichterloh mir die Perücke angeht. Ich denke, Feuer fällt vom Himmel auf mein sündig Haupt und greife sie und will sie von mir werfen. Doch eh ich noch das Nackenband gelöst, brennt sie wie Sodom und Gomorra schon. Kaum, dass ich die drei Haare noch mir rette. Verwünscht. Und eure andere ist in der Stadt. Bei dem Perückenmacher, doch zur Sache. Nur nicht allzu rasch, ich bitte, Richter Adam. Ei, was die Stunde rollt, ein Gläschen. Der Lebrecht, wenn der Kauz dort wahr gesprochen, er auch hat einen bösen Fall getan. Auf meine Ehre. Wenn hier die Sache, wie ich fast fürchte, unentworren bleibt, so werdet ihr in eurem Orte den Täter leicht noch aus seiner Wund entdecken können. Niersteiner? Sie da auf Ehre, ihr versteht's. Aus Nierstein, gnädiger Herr, als hätte ich ihn geholt. Ich prüft ihn vor 3 Jahren an der Kälte. Wie hoch ist euer Fenster? Dort, Frau Marthe. Mein Fenster? Das Fenster jener Kammer, ja, worin die Jungfer schläft. Die Kammer zwar ist nur vom 1. Stock mehr als 9 Fuß, das Fenster nicht vom Boden. Jedoch die ganze wohlerwogene Gelegenheit sehr ungeschickt zum Springen. Denn auf 2 Fuß steht von der Wand ein Weinstock, der seine knotigen Äste durch ein Spalier treibt. Das Fenster selbst ist noch davon umstrickt. Es wird ein Eber, ein gewaffneter Müh mit den Fängern haben, durchzubrechen. Es hing auch keiner drin. Meint ihr? Ach, geht. Wie traf er denn den Sünder? Auf den Kopf? Hier, lasst. Er gibt her. Es ist halb noch voll. Will's füllen? Ihr hört's. Ei, für die gute Zahl. Ich bitte euch. Ach, was nach der Pythagoreer-Regel. Wie oft traf er dem Sünder denn den Kopf? 1 ist der Herr, 2 ist das finstere Chaos, 3 ist die Welt. 3 Gläser lob ich mir. Wie oftmals auf den Kopf traf er den Sünder? Er, Ruprecht. Ihn dort frage ich. Wird man's hören? Wie oft trafst du den Sündenbock? Mit der Klinke? Ja, was weiß ich. Vom Fenster, als er nach ihm herunterhieb. 2-mal, ihr Herr. Halunke, das behielt er. 2-mal? Er konnte ihn mit 2 solchen Hieben erschlagen, weiß er? Hätte ich ihn erschlagen, so hätte ich ihn. Es wäre mir gerade recht. Legt er hier vor mir, tot, so könnte ich sagen, der war's, ihr Herrn. Ich hab euch nicht belogen. Ja, tot, das glaub ich. Aber so? Konnte ihn denn im Dunkeln nicht erkennen? Nicht einen Strich, gestrenger Herr. Wie sollte ich? Warum sperrst du nicht die Augen auf? Stoßt an. Die Augen auf. Ich hab sie aufgesperrt. Der Satan warf sie mir voll Sand. Voll Sand, ja. Warum sperrst du deine großen Augen auf? Hier, was wir lieben, gnädiger Herr, stoßt an. Was recht und gut und treu ist, Richter Adam. Nun denn zum Schluss jetzt, wenn's gefällig ist. Ihr seid zuweilen bei Frau Marthe wohl, Herr Richter Adam. Sagt mir doch, wer außer Ruprecht geht dort aus und ein? Nicht allzu oft, gestrenger Herr, verzeiht. Wer aus und ein geht, kann ich euch nicht sagen. Wie? Solltet ihr die Witwe nicht zuweilen von eurem seligen Freund besuchen? Nein, in der Tat sehr selten nur. Frau Marthe? Habt ihr's mit Richter Adam hier verdorben? Er sagt, er spräche nicht mehr bei euch ein? Gnädiger Herr, verdorben? Das just nicht. Doch, dass ich oft in meinem Haus ihn sähe, das vom Herrn Vetter kann ich just nicht rühmen. Und sonntags, wenn er auf das Vorwerk geht? Ja, da guckt er mir ins Fenster wohl und saget guten Tag zu mir und meiner Tochter. Doch dann, so geht er wieder seiner Wege. Ich glaubte, weil ihr die Jungfer Muhme dort zuweilen in eurer Wirtschaft braucht, so würdet ihr zu Dank die Mutter dann und wann besuchen. Wieso, gestrenger Herr? Wieso? Ihr sagtet, die Jungfer helfe euren Hühnern auf, die euch im Hof erkranken. Hat sie nicht noch heut in dieser Sache euch Rat erteilt? Ja, allerdings, gestrenger Herr, das tut sie. Vorgestern schickte ihr ein krankes Perlhuhn. Vor 1 Jahr rettete sie ihm 1 vom Pips. Jedoch zum Dank ist er noch nicht erschienen. Schenkt ein, Herr Richter Adam, seid so gut. Schenkt gleich mir ein, wir wollen 1 noch trinken. Zu eurem Dienst, ihr macht mich glücklich. Hier. Auf euer Wohlergehen. Hier, Frau Brigitte, herein. Ist das die Frau, Herr Schreiberlicht? Das ist die Frau Brigitte, euer Gnaden. Nun denn, so lasst die Sache uns jetzt beschließen. Was bringt uns Frau Brigitte dort für eine Perücke? Gnädiger Herr? Was jene Frau uns dort für eine Perücke bringt? Wenn euer Gnaden gütigst die Frau durch den Herrn Richter fragen wollen, so wird, wenn die Perücke angehört, sich und das Weitere zweifle ich nicht ergeben. Ich will nicht wissen, wem sie angehört. Wie kam die Frau dazu? Wo fand sie sie? Die Frau fand die Perücke im Spalier bei Frau Margrethe Rull. Sie hing gespießt gleich einem Nest im Kreuzgeflecht des Weinstocks, dicht unterm Fenster, wo die Jungfer schläft. Was? Bei mir im Spalier? Herr Richter Adam, habt ihr mir etwas zu vertrauen, so bitte ich um die Ehre des Gerichtes. Ihr seid so gut und sagt mir's an. Ich euch? Nicht? Habt ihr nicht? Auf meine Ehre. Hier, die Perücke, ist die eure nicht? Hier, die Perücke, ihr Herren, ist die meine. Das ist Blitzelement, die nämliche, die ich dem Burschen vor 8 Tagen gab, nach Utrecht sie zum Meister Mehl zu bringen. Wem? Was? Dem Ruprecht? Mir? Hab ich ihm, Schlingel, als er nach Utrecht vor 8 Tagen ging, nicht die Perücke hier anvertraut, sie zum Friseur, dass er sie renoviere, hinzutragen? Ob er... Nun ja, er gab mir... Warum hat er nicht die Perücke, Halunke, abgegeben? Warum nicht hat er sie, wie ich befohlen, beim Meister in der Werkstatt abgegeben? Warum ich sie... Gott, Himmel, Donnerschlag, ich hab sie in der Werkstatt abgegeben. Der Meister Mehl nahm sie... Sie abgegeben. Und jetzt hängt sie im Weinspalier bei Martens. Oh, wart, Kanaille, so entkommst du nicht. Dahinter steckt mir von Verkappung was und Meuterei, was weiß ich. Wollt ihr erlauben, dass ich sogleich die Frau nur inquiriere? Ihr Herrn, der Ruprecht mein ich halt zu Gnaden. Der war's wohl nicht. Denn da ich gestern Nacht hinaus aufs Vorwerk gehe zu meiner Muhme, die schwer im Kindbett liegt, hört ich die Jungfer gedämpft im Garten hinten jemand schelten. Pfui, schäme er sich, er Niederträchtiger, was macht er fort? Ich will die Mutter rufen. Als ob die Spanier im Lande wären. Drauf, Efe, durch den Zaun hin, Efe, ruf ich, was hast du, was auch gibt's? Und stille wird's. Was hast du vor, frag ich, was werd ich haben? Ist es der Ruprecht? Also ja, der Ruprecht geht euren Weg doch nur. Mithin? Mithin? Schweigt, lass die Frau vollenden. Da ich vom Vorwerk nun zurückkehre zur Zeit der Mitternacht etwa und just im Lindengang bei Martens Garten bin, huscht euch ein Kerl bei mir vorbei. Kahlköpfig, mit einem Pferdefuß. Und hinter ihm erstinkt's wie Dampf von Pech und Haar und Schwefel. Ich spreche ein Gott sei bei uns aus und drehe entsetzensvoll mich um und sehe, mein Seel, die Glatz, ihr Herrn, im Verschwinden noch wie faules Holz den Lindengang durchleuchten. Was? Himmeltausend! Ist sie toll, Frau Brigi? Der Teufel meint sie wär's. Still, still! Mein Seel, ich weiß, was ich gesehen und gerochen. Frau, ob's der Teufel war, will ich nicht untersuchen. Ihn aber, ihn denunziert man nicht. Kann sie von einem anderen melden? Gut, doch mit dem Sünder, da verschont sie uns. Wollen euer Gnaden sie vollenden lassen? Blödsinnig folgt das. Gut, wie ihr befehlt. Doch der Herr Schreiberlicht sind mir ein Zeuge. Wie, ihr ein Zeuge? Gewissermaßen, ja. Für wahr, ich weiß nicht. Bitte ganz submiss die Frau in dem Berichte nicht zu stören. Dass es der Teufel war, behaupte ich nicht. Jedoch mit Pferdefuß und kahler Glatze... Und hinten Dampf, wenn ich nicht sehr mich irre, hat seine Völkerrichtigkeit. Fahrt fort. Da ich nun mit Erstaunen heut vernehme, was bei Frau Marthe Rull geschehen und ich den Krug zertrümmere auszuspionieren, der mir zur Nacht begegnet am Spalier, den Platz, wo er gesprungen, untersuche, find ich im Schnee, ihr Herrn, euch eine Spur. Rechts. Fein und scharf und nett gekantet, immer ein ordentlicher Menschenfuß. Und links, unförmig, grob hineingetölpelt, ein ungeheurer, klotzger Pferdefuß. Geschwätz, wahnsinniges, verdammenswürdiges. Es ist nicht möglich, Frau. Bei meiner Treu. Erst am Spalier, da wo der Sprung geschehen, seht einen weiten, schneezerwühlten Kreis, als ob sich eine Sau darin gewälzt. Und Menschenfuß und Pferdefuß von hier und Menschenfuß und Pferdefuß und Menschenfuß und Pferdefuß quer durch den Garten, bis in alle Welt. Verflucht. Hat sich der Schelm vielleicht erlaubt, verkappt des Teufels ab? Was? Ich? Schweigt, schweigt. Herr Schreiberlicht, sag ich, denn eben sehe ich von euch geschickt den Würdigen zu mir treten. Herr Schreiberlicht, spart eure Session. Den Grubzertrümmerer judiziert ihr nicht. Der sitzt nicht schlechter euch als in der Hölle. Hier ist die Spur, die er gegangen ist. So habt ihr selbst euch überzeugt? Euer Gnaden, mit dieser Spur hat's völlige Richtigkeit. Ein Pferdefuß? Fuß eines Menschen, bitte. Doch präter propter wie ein Pferdehuf. Mein Seel, ihr Herrn, die Sache scheint mir ernsthaft. Man hat viel beißend abgefasste Schriften, die, dass ein Gott sei, nicht gestehen wollen. Jedoch den Teufel hat, soviel ich weiß, kein Atheist noch bündig wettbewiesen. Ich trage darauf an, bevor wir ein Konklusum fassen, im Haag bei der Synode anzufragen, ob das Gericht befugt sei, anzunehmen, dass Beelzebub den Krug zerbrochen hat. Ein Antrag, wie ich ihn von euch erwartet. Was wohl meint ihr, Herr Schreiber? Euer Gnaden werden nicht die Synode brauchen, um zu urteilen. Vollendet mit Erlaubnis den Bericht, ihr Frau Brigitte dort. So wird der Fall aus der Verbindung, hoffe ich, klar konstieren. Hierauf, Herr Schreiberlicht, sag ich, lasst uns die Spur ein wenig doch verfolgen. Sehen, wohin der Teufel wohl entwischt mag sein. Gut, sagt er, Frau Brigitte, ein guter Einfall. Vielleicht gehen wir uns nicht weit um, wenn wir zum Herrn Dorfrichter Adam gehen. Nun, und jetzt fand sie... Zuerst jetzt finden wir jenseits des Gartens in dem Lindengange den Platz, wo Schwefeldämpfe von sich lassend der Teufel bei mir angeprellt. Ein Kreis, wie scheu ein Hund etwa zur Seite weicht, wenn sich die Katze pustend vor ihm setzt. Drauf, weiter? Nicht weit davon jetzt steht ein Denkmal seiner an einem Baum, dass ich davor erschrecke. Ein Denkmal? Wie? Wie? Ja, da werdet ihr... Verflucht mein Unterleib. Vorüber, bitte, vorüber hier. Ich bitte, Frau Brigitte. Wohin die Spur euch führte, will ich wissen. Wohin? Meint treu den nächsten Weg zu euch. Just wie Herr Schreiberlicht gesagt. Zu uns hierher? Vom Lindengange, ja, aufs Schulzenfeld, den Karpfenteich entlang, den Steg, quer über den Gottesacker dann. Hier, sag ich, her. Zum Herrn Dorfrichter Adam. Zum Herrn Dorfrichter Adam. Hier, zu mir? Zu euch, ja. Wird doch der Teufel nicht in dem Gerichtshof wohnen? Mein Treu, ich weiß nicht, ob er in diesem Hause wohnt. Doch hier, ich bin nicht ehrlich, ist er abgestiegen. Die Spur geht hinten ein bis an die Schwelle. Sollt er vielleicht hier durchpassiert? Ja, oder durchpassiert kann sein auch das. Die Spur vorn aus. War eine Spur vorn aus? Vorn aus, verzeihen euer Gnaden, keine Spur. Ja, vorn aus war der Weg zertreten. Zertreten, durchpassiert. Ich bin ein Schuft. Der Kerl passt auf, hat den Gesetzen hier was angehängt. Ich will nicht ehrlich sein, wenn es nicht stinkt in der Registratur. Wenn meine Rechnungen, wie ich nicht zweifle, verwirrt befunden werden sollten, auf meine Ehre, ich stehe für nichts ein. Ich auch nicht. Sagt doch, ihr Herren, ist jemand hier im Orte, der missgeschaffene Füße hat? Allerdings ist jemand hier in Häusum. So, wer? Wollen euer Gnaden den Herrn Richter fragen? Den Herrn Richter Adam? Ich weiß von nichts. 10 Jahre bin ich hier im Amt zu Häusum. So viel ich weiß, ist alles grad gewachsen. Nun, wen hier meint ihr? Lass ja doch seine Füße draußen. Was steckt da unter den Tisch, verstört sie hin, dass man fast meint, er wäre die Spur gegangen. Wer? Der Herr Richter Adam? Ich die Spur? Bin ich der Teufel? Ist das ein Pferdefuß? Auf meine Ehre, der Fuß ist gut. Macht jetzt mit der Session sogleich ein Ende. Ein Fuß, wenn den der Teufel hätte, so könnte er auf die Bälle gehen und tanzen. Das sag ich auch. Wo wird der Herr Dorfrichter... Ach was, ich... Macht, sag ich, gleich ein Ende. Den einzigen Skrupel nur, ihr würdigen Herrn, macht, dünkt mich, dieser feierliche Schmuck. Was für ein feierlicher... Hier, die Perücke. Wer sah den Teufel je in solcher Tracht? Wir wissen hierzulande nur unvollkommen, was in der Hölle Mod ist, Frau Brigitte. Man sagt, gewöhnlich trägt er eigenes Haar. Doch auf der Erde, bin ich überzeugt, wirft er in die Perücke sich, um sich den Honoratioren beizumischen. Nichts, Würdger, wert vor allem Volk ihn schmachvoll vom Tribunal zu jagen. Was euch schützt, ist einzig nur die Ehre des Gerichts. Schließt eure Session. Ich will nicht hoffen. Ihr hofft jetzt nichts. Ihr zieht euch aus der Sache. Glaubt ihr, ich, der Richter, gestern im Weinstock die Perücke eingebüßt? Behüte Gott, die eure ist ja im Feuer wie Sodom und Gomorra aufgegangen. Vielmehr, vergib mir, gnädiger Herr, die Katze hat gestern in die seinige gejunkt. Ihr Herren, wenn hier der Anschein mich verdammt, ihr übereilt euch nicht, bitte ich. Solange die Jungfer schweigt, begreife ich nicht, mit welchem Recht ihr mich beschuldiget. Hier auf dem Richtstuhl von Heusum sitze ich und lege die Perücke auf den Tisch. Den, der behauptet, dass sie mein gehört, fordere ich vors Oberlandgericht in Utrecht. Die Perücke passt euch doch, mein Seel, als wäre auf euren Scheiteln sie gewachsen. Verleumdung! Nicht? Als Mantel um die Schulter mir noch zu weit. Wie viel mehr um den Kopf? Ei, solch ein Donnerwetterkerl! Still, er! Ei, solch ein blitzverfluchter Richter, das! Noch einmal, wollt ihr gleich, soll ich die Sache enden? Ja, was befehlt dir? Ewig sprich, ist er's? Was untersteht der Unverschämte sich? Schweig du, sag ich! Wart, Bestie, dich fasse ich! Ei, du Blitzpferdefuß! Peter, der Büttel! Halt's Maul, sag ich! Wart, heute reich ich dich! Heute streust du keinen Sand mehr in die Augen! Habt ihr nicht so viel Witz, Herr Richter? Ja, wenn euer Gnaden erlauben, fäll ich jetzt so die Sentenz. Gut, tut das, fällt sie. Die Sache jetzt konstiert und Ruprecht dort, der Racker, ist der Täter. Auch gut das, weiter. Den Hals erkenne ich ins Eisen ihm und weil er ungebührlich sich gegen seinen Richter hat betragen, schmeiße ich ihn ins vergitterte Gefängnis. Wie lange werde ich noch bestimmen? Den Ruprecht. Ins Gefängnis, mich. Ins Eisen. Spart eure Sorgen, Kinder. Seid ihr fertig? Den Krug, mein Talpacker, ersetzen oder nicht? Gut, denn geschlossen ist die Session. Und Ruprecht appelliert an die Instanz zu Utrecht. Er soll erst nach Utrecht appellieren? Was, ich? Zum Henker, ja. Und bis dahin... Und bis dahin... In das Gefängnis gehen. Den Hals ins Eisen stecken. Er dort, der Unverschämte, der dort sitzt, er selber war's. Auf, Ruprecht! Der Richter Adam hat den Krug zerbrochen. Ei, wart du! Der dort! Er, ja! Auf, Ruprecht! Er war bei deiner Ewe gestern. Auf, fass ihn! Schmeiß ihn jetzt so, wie du willst! Halt dort! Seid ihr Herren! Hier, auf! Halt ihn! Geschwind! Blitz, Hinkel, Teufel! Hast du ihn? Gott, Schlag und Wetter, es ist sein Mantel bloß! Wart, ruf den bitte! Ratz, das ist eins! Und Ratz, und Ratz! Noch eins und noch eins in Ermangelung des Buckels! Ihr ungezogener Mensch! Schafft hier mir Ordnung! An ihm, wenn er sogleich nicht ruhig ist, ihm wird der Spruch vom Eisen heut noch wahr. Sei ruhig, du vertrackter Schlingel. Ei, Evchen, wie hab ich heute schändlich dich beleidigt. Ei, Gottsblitz, alle Wetter und wie gestern. Ei, du mein goldenes Mädchen, Herzensbraut, wirst du dein Lebtag mir vergeben können. Herr, wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Errettet Ruprecht von der Konskription. Denn diese Konskription, der Richter Adam hat's mir als ein Geheimnis anvertraut, geht nach Ostindien. Und von dort, ihr wisst, kehrt von drei Männern einer nur zurück. Was, nach Ostindien? Bist du von Sinnen? Nach Bantam, gnädger Herr, verleugnet's nicht. Hier ist der Brief. Die stille, heimliche Instruktion, die Landmiliz betreffend, die die Regierung jüngst deshalb erließ. Ihr seht, ich bin von allem unterrichtet. Oh, unerhört arglistiger Betrug. Der Brief ist falsch. Falsch? Falsch, so wahr ich lebe. Herr Schreiberlicht sagt selbst, ist das die Order, die man aus Utrecht jüngst an euch erließ? Die Order? Was? Der Sünder, der. Ein Wisch, den er mit eigenen Händen aufgesetzt. Die Truppen, die man anwarb, sind bestimmt zum Dienst im Landesinnern. Kein Mensch denkt daran, sie nach Ostindien zu schicken. Himmel, wie belog der Böswicht mich. Denn mit der schrecklichen Besorgnis eben quält er mein Herz und kam zur Zeit der Nacht, mir ein Attest für Ruprecht aufzudringen. Bewies, wie ein erlognes Krankheitszeugnis von allem Kriegsdienst ihn befreien könnte. erklärte und versicherte und schlich, um es mir auszufertigen, in mein Zimmer. So Schändliches, ihr Herren, von mir fordernd, dass es kein Mädchen Mund wagt, auszusprechen. Nichts für die schändliche Betrüger. Lass den Pferdehuf, mein süßes Kind. Sieh, hätt ein Pferd bei dir den Krug zertrümmert, ich wär so eifersüchtig just als jetzt. Das sag ich auch. Küsst und versöhnt und liebt euch. Und Pfingsten, wenn ihr wollt, mag Hochzeit sein. Seht! Wie der Richter Adam bitt ich euch, bergauf, bergab, als flöhe Rad und Galgen, das aufgepflügte Winterfeld durchstampft. Was ist das, Richter Adam? Allerdings! Jetzt kommt er auf die Straße! Seht! Wie die Perücke ihm den Rücken peitscht! Geschwind, Herr Schreiber, fort! Holt ihn zurück, dass er nicht übel rettend Ärger mache! Von seinem Amt zwar ist er suspendiert und euch bestelle ich bis auf weitere Verfügung, hier im Ort es zu verwalten. Doch sind die Kassen richtig, wie ich hoffe, zur Desertion ihn zwingen will ich nicht. Fort, tut mir den Gefallen, holt ihn wieder. Sagt doch, gestrenger Herr, wo finde ich auch den Sitz in Utrecht der Regierung? Weshalb, Frau Marthe? Weshalb? Soll hier dem Kruge nicht sein Recht geschehen? Verzeiht mir, allerdings. Am großen Markt und Dienstag ist und Freitag Session. Gut, auf die Woche stelle ich dort mich ein. In unserer Reihe Bühne Radio hörten Sie Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Es sprachen Walter, Gerichtsrat Wolfgang Stender, Adam, Dorfrichter Wolfgang Reichmann, Licht, Schreiber Jörg Kossart, Frau Marthe Ruhl, Edda Seipel, Eve, ihre Tochter Sonja Musdorf, Veit Tümpel, ein Bauer Klaus Knut, Ruprecht, sein Sohn Klaus Seidel, Frau Brigitte, Hanna Burkwitz, ein Bedienter, Edzard Wüstendorfer, erste Magd Angelika Arns, zweite Magd Inge Bahr, Bearbeitung und Regie Robert Bichler. Sie hörten eine Produktion des DRS Zürich aus dem Jahre 1977.